Sie verbringen zurzeit ihren Urlaub in Österreich und hören im Radio den Wetterbericht. Wie wird das Wetter morgen? Und nun die Wetteraussichten für morgen. In Oberösterreich Anfangstemperaturen um 7 Grad, mäßige Bewölkung, Windstärke 4, vereinzelt Regen. Später sonnig und zunehmender Temperaturanstieg bis 12 Grad. Im niederösterreichischen Gebiet morgens Temperaturen um 5 Grad. Im Laufe des Tages. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ende des Modelltests 7.